Die Teleakademie ist heute an der Universität Konstanz. Der Wirtschaftspädagoge Norbert Tränkle lebt als freier Autor und Journalist in Nürnberg und ist Redakteur und Mitherausgeber der Zeitschrift Krisis – Beiträge zur Kritik der Warengesellschaft. Norbert Tränkle spricht zum Thema Die große Entwertung über die fundamentalen Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise. Ja, welches sind die tiefer liegenden Ursachen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise, die mit dem Crash von 2008 begonnen hat und die bis heute keinesfalls überwunden ist? Diese Frage möchte ich jetzt in meinem Vortrag weiter verfolgen, vertiefen und möchte beginnen mit der üblichen Antwort, die auf diese Frage gegeben wird. Die übliche Antwort ist ja die Finanz- und Wirtschaftskrise, wo kommt sie her? Sie ist geschuldet einer übertriebenen Spekulation an den Finanzmärkten, einer übertriebenen Verschuldung. Es gibt dann so einen Spruch, der heißt mal, wir haben auf Kosten der Zukunft gelebt. Und daraus ergeben sich dann auch entsprechende Konsequenzen. Die Spekulation muss zurückgefahren werden. Es muss wieder sparsam gewirtschaftet werden. Da gibt es dann immer diese Figur der schwäbischen Hausfrau, die gerne bemüht wird, als diejenige, die eben nur das ausgibt, was sie auch einnimmt. Im Großen und Ganzen sind sich eigentlich die meisten Medien und auch die meisten politischen Akteure von rechts bis links einig über diese Ursachenanalyse und damit auch über die Maßnahmen. Also wir haben zum Beispiel, um nur ein Beispiel zu nennen, Angela Merkel im Jahr 2009 im September, also kurz nach dem Crash, sagte sie vor dem G20-Gipfel, damals war es der G20-Gipfel in Pittsburgh, dass es gelingen müsse, die Maßnahmen, die auf den vorangegangenen Gipfeln beschlossen wurden, nämlich Kontrolle der Finanzmärkte, es müsse gelingen, diese Maßnahmen umzusetzen. Und sie sagte dann wörtlich, man muss Lehren aus der Finanzkrise ziehen und sicherstellen, dass sich so etwas nie wieder wiederholt. Also, Kontrolle der Finanzmärkte, Eindämmung der Spekulation, Stärkung der Realwirtschaft. Das sind dann so die Maßnahmen, die immer genannt werden. Gut, jetzt sind wir fast 7 Jahre nach der großen Krise. Wie sieht es denn aus? Wurden die Finanzmärkte eingedämmt? Wurde die Spekulation zurückgefahren? Wurde die Realwirtschaft gegenüber den Finanzmärkten gestärkt? Ich glaube, ich sehe einige, die im Saal, die nicken. Ich glaube, es ist ziemlich klar, dass das nicht der Fall ist. Ich kann ein paar Zahlen nennen. Der Dow Jones Index, also der amerikanische Aktienindex, stand Ende 2008 bei 8.700 Punkten. Heute steht er bei 18.000 Punkten, also ein Anstieg um über 100%. Der DAX stand Ende 2008 bei 4.800 Punkten ungefähr. Heute steht er bei 11.400, das ist ein Anstieg um 137%. Das Marktvolumen der Derivate, also Finanzderivate, das sind sehr hochspekulative Papiere, beträgt aktuell ungefähr 20 Mal so viel, wie das Weltbruttoinlandsprodukt beträgt, also das 20-fache des Weltbruttoinlandsprodukts und so weiter und so fort. Man könnte eine ganze Reihe von Zahlen nennen, die deutlich machen, von einer Stärkung der Realwirtschaft gegenüber den Finanzmärkten keine Spur. Aber woher kommt dieser Widerspruch zwischen Anspruch und Wirklichkeit? Da gibt es dann auch so die üblichen Erklärungsmuster, die dann ungefähr so lauten, ja entweder die Politik hat versagt oder die Politik ist korrupt oder die Finanzmarktlobby hat ihre Interessen durchgesetzt. Aber können diese Erklärungen wirklich begründen, warum es diese Entwicklung weiterhin gibt warum die Aufblähung der Finanzmärkte in dieser Weise fortgeschritten ist? Ich denke, nein. Ich setze dem eine ganz andere These gegenüber, die ich dann im Laufe meines Vortrags begründen werde. Die These lautet, die Aufblähung der Finanzmärkte war notwendig im Sinne des Systemerhalts, also im Erhalt der kapitalistischen Produktionsweise. Die Aufblähung der Finanzmärkte war notwendig, um die kapitalistische Dynamik nach der Krise wieder in Gang zu bringen. Warum war es notwendig? Aus einem einfachen Grund. Die Akkumulation von Kapital, also die Anhäufung von Kapital, die Vermehrung des Geldes um der Vermehrung willen, diese Akkumulation von Kapital hängt schon seit 30 oder bald 40 Jahren nicht mehr an der Produktion von Waren in der Realwirtschaft, also von Gütermarktwaren. Sie hängt nicht mehr ab von der Verausgabung von Arbeitskraft in der Produktion dieser Waren, sondern sie hängt zunehmend oder sie hängt maßgeblich ab von der Akkumulation von fiktivem Kapital, wie Marx sagt, fiktivem Kapital an den Finanzmärkten. Zusammengefasst, oder um quasi das Fazit des Vortrags vorwegzunehmen, die massenhafte Spekulation und die Verschuldung, private und staatliche Verschuldung, sind notwendig, um das kapitalistische System am Leben zu erhalten. Und in diesem Sinne kann man durchaus sagen, hat die Politik rational gehandelt im Sinne des Systemerhalts. Diesen Zusammenhang schauen wir uns jetzt genauer an. Zunächst wäre zu fragen, was ist eigentlich Kapitalismus? Ich meine, das Kapitalismuskritik ist ja seit einigen Jahren wieder durchaus en vogue. Wenn man aber genauer hinschaut, wird meistens unter Kapitalismuskritik verstanden Kritik der Finanzmärkte, Kritik des Finanzmarktkapitalismus, und dem Kapitalismus wird dann entgegengestellt die Marktwirtschaft als scheinbar positive Alternative. Diese Gegenüberstellung halte ich für grundsätzlich falsch. Eine entwickelte Marktwirtschaft ist immer eine kapitalistische Marktwirtschaft. Es gibt keine allgemeine Marktwirtschaft, die nicht kapitalistisch wäre. Was aber ist der Zweck der kapitalistischen Produktion, der kapitalistischen Produktionsweise? Das ist nicht die Produktion von Gütern für den Tausch, wie es oft in den VWL-Lehrbüchern so auf den ersten Seiten steht. Da heißt es dann, ja, die Menschen sind von Natur aus sie wollen tauschen, also sie sind egoistisch, sie verfolgen ihre eigenen Interessen, und dann haben sie die Arbeitsteilung entdeckt und der eine hat dieses hergestellt und der andere hat das andere hergestellt. Und da haben sie angefangen zu tauschen, und die Marktwirtschaft, die wir heute haben, ist eigentlich nur die entwickelte Form dieses allgemeinen Tausches. Dass Menschen Dinge herstellen, die sie selber nicht benötigen, und sie gegen andere Dinge tauschen. Das ist eine völlig verfehlte Darstellung dessen, was die kapitalistische Produktionsweise darstellt. Der Zweck der kapitalistischen Produktionsweise ist nicht die Herstellung von nützlichen Dingen, auch nicht die Herstellung von nützlichen Dingen für den allgemeinen Tausch, sondern der Zweck der kapitalistischen Produktionsweise ist die Akkumulation von Wert, die Akkumulation von Kapital, oder man kann auch sagen, die Verwertung von Kapital. Wenn wir das übersetzen in eine einfachere Sprache, dann wäre das der Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen. Ja, das ist der Zweck, der jede Produktion in der kapitalistischen Gesellschaft zunächst einmal primär bestimmt. Und das ist der Zweck, der auch als Motor der kapitalistischen Dynamik fungiert. Also das ist quasi der Motor der kapitalistischen Produktionsweise. Nun kann dieser Zweck nicht einfach so im luftleeren Raum erfüllt werden. Also um diesen Zweck, aus Geld mehr Geld zu machen, zu erfüllen, muss etwas geschehen, muss etwas getan werden. Und was wird getan? Es werden Waren produziert. Also Dinge für den Gebrauch, aber Verkaufsdinge als Verkaufsdinge, Produkte als Verkaufsdinge. Allerdings kommt es dabei nicht auf den konkreten Nutzen dieser Dinge an, also nur, es kommt auf diesen konkreten Nutzen dieser Dinge an, nur insoweit, als die ja irgendwie verkauft werden müssen. Also es muss einen Abnehmer dafür finden. Wenn ein Auto nicht fährt, kann ich es nicht verkaufen. Also muss das Auto so hergestellt werden, dass es fährt, damit es auch einen Abnehmer findet. Aber der Zweck der ganzen Veranstaltung ist nicht, ein fahrendes Auto, ein gut funktionierendes Fahrrad oder ein schönes Haus herzustellen, sondern eben Kapital zu verwerten. Und die produzierten Waren sind nur das Mittel für diesen Zweck. Ja, also es, nicht der Zweck ist nicht, wir brauchen bestimmte Dinge, wir müssen bestimmte Bedürfnisse befriedigen, also stellen wir diese Dinge, die wir dazu brauchen, her, sondern der Zweck ist Verwertung von Kapital und die Waren sind Mittel für diesen Zweck. Nun stellt sich in diesen Waren ein bestimmter Wert dar. Also die Waren haben ja am Markt einen Preis. Wir zahlen so und so viel Euro für ein Auto, für ein Haus, für eine Jeanshose. Diese Waren stellen einen bestimmten Wert dar, der sich im Preis ausdrückt. Und dieser Wert fällt nicht vom Himmel, sondern der rührt daher, dass für die Herstellung dieser Waren Arbeit verausgabt werden musste. Nun ist das ein ziemlich umstrittener Punkt. Gerade in der volkswirtschaftlichen Theorie sagt man, das ist irgendwie eine Theorie aus dem 19. Jahrhundert, dass die Arbeit Wert schafft. Die heutige VWL geht allgemein davon aus, dass das eine subjektive Angelegenheit ist. Also die Dinge werden subjektiv gewertschätzt in einer bestimmten Weise und darüber bilden sich dann die Preise. Es werden Waren produziert, um sie zu verkaufen und Kapital zu verwerten. Aber wenn Waren produziert werden, dann heißt das auch, dass jeder Einzelne in der Gesellschaft in irgendeiner Weise an der Warenproduktion beteiligt sein muss. Entweder ich stelle selber Waren her und verkaufe sie, also Arbeitsprodukte als Waren, oder ich verkaufe meine Arbeitskraft als Ware am Markt, damit dann in einem Unternehmen Waren hergestellt werden. In jedem Fall ist aber damit die Arbeit der Einzelnen quasi die Tätigkeit, die den Zusammenhang zur Gesellschaft herstellt. Also man kann sagen, die Arbeit ist das, was die kapitalistische Gesellschaft als Zusammenhang zusammenbringt, also theoretisch gesprochen, die Arbeit ist die Vermittlung, vermittelt den gesellschaftlichen Zusammenhang in der kapitalistischen Gesellschaft. Und zwar in der Weise, dass ich eben meine Arbeitskraft verkaufe oder Arbeitsprodukte herstelle, um dafür Arbeitsprodukte von anderen zu erhalten. Indem ich das tue, setze ich meine Arbeit gleich mit der Arbeit von anderen und reduziere sie auf einen rein quantitativen Maßstab. Ja, ich also sehe davon ab, was habe ich eigentlich persönlich getan und was hat der andere getan. Ich reduziere meine Arbeit auf einen quantitativen Maßstab. Sie erhält dadurch einen bestimmten Wert, der gesellschaftlich bestimmt ist. Das ist die gesellschaftliche Beziehungsform des Werts, die dann wiederum die kapitalistische Gesellschaft grundlegend bestimmt. Das hat also nichts mit der Behauptung zu tun, dass in allen Gesellschaften immer die Arbeit irgendwie etwas produziert, was man Wert nennt, sondern es hat damit etwas zu tun, dass wir sagen, wir analysieren eine ganz bestimmte Gesellschaft und fragen danach, was macht sie in ihrem innersten Wesen aus. Und da ist eben tatsächlich die Arbeit die Art und Weise, die die Gesellschaft zusammenfügt und vermittelt. Dieser Exkurs war deswegen wichtig, weil er im Grunde oder weil er eine Grundlage dafür bietet, zu verstehen, worin die Krise der kapitalistischen Gesellschaft, die wir heute durchleben, eigentlich besteht. Wenn die Grundlage der kapitalistischen Gesellschaft ist, Kapital zu verwerten und möglichst viel Arbeit in der Produktion von Waren zu verausgaben, dann gibt es gleichzeitig auf der anderen Seite in der kapitalistischen Gesellschaft einen Zwangsmechanismus, der dem entgegenwirkt. Dieser Zwangsmechanismus besteht darin, dass die Produktivität ständig gesteigert werden muss. Es gibt eine allgemeine Konkurrenz Und wer in der Konkurrenz mithalten muss, muss die Waren mit immer weniger Arbeitskraft herstellen, muss also immer produktiver werden. Produktivitätssteigerung heißt im Kern, die gleichen Dinge, die gleiche Anzahl an Dingen mit immer weniger Arbeitskraft herzustellen. Das ist ein Grundmechanismus, der macht die kapitalistische Gesellschaft immer schon aus und hat auch dazu beigetragen, dass sie eine solche ungeheure Dynamik entwickelt hat. Warum? Weil sie befindet sich gewissermaßen immer im Wettlauf mit sich selbst. Während auf der einen Seite Arbeit wegrationalisiert wird durch ständige Produktivitätssteigerungen, wird auf der anderen Seite versucht, das zu kompensieren, indem immer mehr Waren mit immer mehr Arbeitskraft produziert werden und auf den Markt geworfen werden. Dieser Kompensationsmechanismus hat auch leidlich funktioniert, zwar immer mit Krisen durchsetzt, aber doch leidlich funktioniert, bis in die 70er Jahre, kann man sagen. Da konnten also alle Krisen, auch die Weltwirtschaftskrise der 30er Jahre, konnte überwunden werden, indem eine neue Form der Massenproduktion entwickelt wurde und des Massenkonsums, wo plötzlich auf sehr hohem Produktivitätsniveau sehr viele Arbeitskräfte benötigt wurden. Die 70er und vor allem die 80er Jahre bringen aber einen Umbruch in der Produktivität, den wir als die dritte industrielle Revolution bezeichnen können. Die dritte industrielle Revolution beruht auf der Anwendung der neuen Informations- und Kommunikationstechnologien auf die Produktion und hat dazu geführt, dass in einem bisher nicht gekannten Maße Arbeitskraft wegrationalisiert werden konnte. Dieser qualitative Einschnitt in der Produktivitätsentwicklung konnte nicht mehr kompensiert werden durch eine Ausweitung der Produktion. Es wurde zwar die Produktion ausgeweitet, es wurden immer mehr Waren produziert seit den 70er und 80er Jahren, aber dennoch nicht mit mehr Arbeitskraft, sondern mit weniger Arbeitskraft. Diese Folie stellt dar die Entwicklung in der globalen Automobilindustrie. Sie sehen auf den roten Balken die Entwicklung der Stückzahlen in der Kfz-Produktion, die sich seit 1980 bis 2007, bis dahin geht die Grafik, fast verdoppelt hat, wogegen die Belegschaft, die Beschäftigten in der Automobilproduktion sogar leicht zurückgegangen, also die Zahl ist zurückgegangen. Dabei muss man noch bedenken, dass ein Automobil von 1980 mit dem von 2007 eigentlich relativ wenig zu tun hat. Das hat zwar auch noch Räder und Motor und ein Lenkrad, aber es sind unglaublich viele neue Technologien dazugekommen, die in so einem Auto stecken. Das heißt, so ein Auto erfordert eigentlich sehr viel mehr Aufwand in der Produktion als eines von 1980 und trotzdem kann die doppelte Anzahl mit einer verringerten Beschäftigtenzahl hergestellt werden. Wir haben hier also einen ungeheuren Produktivitätsschub, der nur ein Beispiel ist. Man kann das an vielen Industrien illustrieren. Ein Beispiel dafür, dass der Kompensationsmechanismus, der bisher in der kapitalistischen Entwicklungsgeschichte dazu geführt hat, Krisen zu überwinden, dass dieser Kompensationsmechanismus nicht mehr funktioniert. Insofern haben wir schon in den 70er und 80er Jahren eine Strukturkrise der kapitalistischen Produktionsweise. Wir hatten ja auch damals sehr breit gefächerte Krisendiskussionen. Krise der Arbeitsgesellschaft war so ein Stichwort, sehr weit verbreitet. Aber dennoch wurde ja diese Krise in irgendeiner Weise überwunden. Aber wie? Sie wurde überwunden, indem das Kapital an die Finanzmärkte ausgewichen ist. Also, theoretischer gesprochen, in die Sphäre des fiktiven Kapitals. Statt also Kapital in der Realwirtschaft anzulegen, in der Produktion zu investieren, also Fabriken zu bauen, Maschinen zu kaufen, Arbeitskräfte in der Produktion anzuheuern, statt das zu tun oder statt das in erweitertem Ausmaß zu tun, ist das Kapital an die Finanzmärkte ausgewichen und hat sich dort vermehrt, ich fasse jetzt schon mal zusammen, vermehrt ohne Produktion. Wir können hier knapp gesagt sprechen von einer Kapitalakkumulation ohne Kapitalverwertung. Anhäufung von Kapital ohne Produktion von Waren, von Gütermarktwaren und deswegen auch ohne Verwertung. Und dennoch vermehrt sich das Kapital. Wie kann das funktionieren? Was ist dieser Mechanismus, der dem fiktiven Kapital zugrunde liegt? Fiktives Kapital ist, knapp gesagt, Vorgriff auf zukünftigen Wert. Auf Wert, der irgendwann in der Zukunft einmal produziert werden soll. Ob er dann produziert wird oder nicht, muss sich noch erweisen. Das ist der erstmal ganz knapp gesagt. Wie entsteht das fiktive Kapital? Nun, es entsteht nicht außerhalb der Logik der Warenproduktion. Es werden durchaus Waren verkauft, um fiktives Kapital zu vermehren. Aber diese Waren sind keine Autos oder Häuser oder Jeanshosen, sondern diese Waren sind Eigentumstitel, also Wertpapiere. Und diese Wertpapiere drücken nichts anderes aus als ein Versprechen auf zukünftigen Wert. Ich habe das in einer kleinen Grafik einmal dargestellt, sehr vereinfacht. Das Grundmuster der Produktion von fiktivem Kapital. Wir gehen davon aus, dass wir einen Kapitalanleger haben, der ja ganz klassisch einen Sack voll Geld hat. Das ist natürlich alles auf dem Girokonto. Und er findet keine Anlage in der Realwirtschaft für dieses Geld. Nun haben wir auf der anderen Seite einen Emittenten von Wertpapieren, von Eigentumstiteln. Das kann ein Staat sein, das kann ein Unternehmen sein, das kann eine Bank sein. Die gibt Anleihen heraus oder Aktien. Der Kapitalanleger kauft diesen Eigentumstitel. Dieser Eigentumstitel verspricht ihm dann, irgendwann in der Zukunft kann er dieses Geld wieder einlösen. Das ist ein Anspruch auf Geld in der Zukunft, und zwar ein verbrieftes Recht in Form des Eigentumstitels. Und dieser Eigentumstitel kann auch gehandelt werden. Er kann an der Börse gehandelt werden, das ist ganz wichtig. Das heißt, der Anleger verfügt jetzt, nachdem er dieses Wertpapier gekauft hat, über so etwas wie Geldkapital, dargestellt in diesem Eigentumstitel. Auf der anderen Seite hat der Emittent aber nun das Geld in der Hand. Der kann das ausgeben für Konsum, für Investitionen oder auch als Finanzanlage. Ganz einfach ist es bei Staatsverschuldung. Da ist es ziemlich klar, also ein Anleger kauft eine Staatsanleihe und der Staat finanziert davon Straßen, Schulen, vielleicht auch Militär oder Bankenrettung, was auch immer. Also er gibt das Geld aus. Ja. Damit haben wir es im Grunde mit einer Verdopplung der ursprünglichen Geldsumme zu tun. Deswegen können wir hier sprechen von einer Akkumulation von Kapital ohne Verwertung. Das ist der Grundmechanismus. Der ist an sich immer schon vorhanden in der kapitalistischen Gesellschaft. Also Marx hat diesen Mechanismus in ähnlicher Form schon im Mitte des 19. Jahrhunderts analysiert. Aber dieses fiktive Kapital gewinnt nun in der aktuellen Krise oder in der Krise, die eigentlich schon seit den 70er, 80er Jahren läuft. Dieses fiktive Kapital gewinnt nun eine neue Funktion. Sie ist jetzt nicht einfach mehr in den Normalbetrieb eingebunden, wo es immer wieder vorkommen kann, dass sich ein Unternehmen Geld leiht, um nachher eine Fabrik zu bauen. Dann wird also dieser Wert eingelöst und später wieder quasi ist dieser Anspruch realisiert. Dieser Anspruch war ein Anspruch auf zukünftigen Wert und dieser Wert wurde wirklich produziert. Das hat es immer schon gegeben. In der Krise der Kapitalverwertung, die wir derzeit durchleben, tritt aber diese Verdoppelung des Geldes, diese Akkumulation ohne Verwertung an die Stelle der Verwertung von Kapital in der Realwirtschaft. Deshalb wird dann das fiktive Kapital, deshalb werden die Finanzmärkte zum Gravitationszentrum der kapitalistischen Dynamik. Auf diese Weise bleibt dann die Kapitalakkumulation in Gang. Also die Kapitalakkumulation, ich sagte es schon, ist der eigentliche systemische Zweck und der innere Antriebsmechanismus der kapitalistischen Produktionsweise. Dieser Mechanismus bleibt in Gang, allerdings nicht mehr auf der Vernutzung von Arbeitskraft in der Vergangenheit, in dem Waren produziert wurden, sondern auf der Grundlage von Ansprüchen auf zukünftigen Wert, also im Grunde auf Anspruch auf zukünftig zu verausgabende Arbeitskraft, zukünftige Arbeit. Diese Arbeit wird aber niemals verausgabt werden, jedenfalls nicht in dem Maße, in dem das heute an den Finanzmärkten dargestellt ist. Weil dieser Vorgriff auf die Zukunft aber unter den Bedingungen der dritten industriellen Revolution niemals eingelöst werden kann, deshalb muss immer weiter neues fiktives Kapital aufgehäuft werden. Deshalb sagte ich eingangs, kann im Grunde die Forderung der Eindämmung der Finanzmärkte gar nicht durchgesetzt werden. Nicht, weil irgendwelche Interessensgruppen sich dagegen stellen, sondern weil das bedeuten würde, die systemische Dynamik quasi zu stoppen und damit eine gewaltige Wirtschaftskrise herbeizuführen. Nun ist ein ganz zentrales Element dieses Krisenaufschubs, also wir haben es hier zu tun mit einem Krisenaufschub. Ja, die Krise ist eigentlich eine Krise der Kapitalverwertung. Die Krise wird aufgeschoben, indem sie verlagert wird an die Finanzmärkte. Und ein wesentliches Element dieses Krisenaufschubs besteht auch darin, dass das fiktive Kapital nicht auf die Finanzmärkte beschränkt bleibt. Also nicht so, dass sich das fiktive Kapital einfach nur an den Finanzmärkten herumtreibt, sondern es gibt immer Rückwirkungen auf die Realwirtschaft. Grundsätzlich können wir hier von einer induzierten Wertproduktion sprechen. Es werden also weiterhin Waren und Dienstleistungen produziert, aber die Produktion dieser Waren und Dienstleistungen hängt ab davon, dass die Akkumulation von fiktivem Kapital an den Finanzmärkten immer weiter geht. Ein klassisches Beispiel für diese induzierte Wertproduktion ist ein globaler Mechanismus, der sehr bekannt ist, nämlich ein Defizitkreislauf zwischen den USA und Südostasien. Empirisch ist das sehr bekannt. Seit den 80er Jahren haben die USA ein permanentes Handelsdefizit. Das heißt, sie importieren sehr viel mehr, als sie exportieren. Und zwar zu großen Teilen aus Südostasien. Zunächst war es Japan, dann in erster Linie China. Wie werden diese Importe finanziert? Sie werden finanziert über Import von Kapital aus eben diesen Ländern. Das heißt, ein Unternehmen in China verkauft Autos in die USA oder Textilien in die USA. Die Erlöse aus diesem Verkauf fließen zunächst nach China zurück und werden dann wieder an die Finanzmärkte in den USA transferiert. Das heißt, anders gesagt, der Anleger in China kauft amerikanische Eigentumstitel, Wertpapiere. Das sind die Waren, die er erhält für die Waren, die er liefert und kann davon dann wieder, und davon können dann die Anleger in den USA oder können die Konsumenten in den USA wieder neue Waren in China oder Japan oder auch anderen Teilen der Welt kaufen. Dieser Doppelmechanismus aus einem permanent steigenden Handelsdefizit und einer permanent steigenden Masse an Kapitalimport in die USA bleibt nicht auf diese Region beschränkt. Wir haben das gleiche zum Beispiel auch in Europa. In Europa war und ist Deutschland in erster Linie Profiteur von dieser Entwicklung. Also Deutschland hat, oder die deutsche Wirtschaft hat ja in großem Maße Industriewaren in den Rest Europas exportiert und diese Waren wurden finanziert auf Grundlage von Verschuldung, also nichts anderes als auf der Grundlage von Eigentumstiteln, von Ansprüchen auf zukünftigen Wert. Also auch in Europa haben wir einen solchen Defizitkreislauf zwischen denjenigen, die produzieren, scheinbar auf gesunder Grundlage, ja, und den anderen, die das kaufen auf Grundlage von Ansprüchen auf zukünftigen Wert. Wir können also sagen, dass im Grunde die gesamte Weltwirtschaft heute an dem Tropf des fiktiven Kapitals hängt. Was verändert sich? Zunächst einmal verändert sich ganz grundsätzlich das Verhältnis zwischen den zwei Formen des Reichtums, die den Kapitalismus prägen. Ich hatte am Anfang gesagt, wir haben hier den Wert als eigentlichen Zweck der kapitalistischen Produktionsweise. Und das ist eine abstrakte Größe. Man kann auch sagen, ein abstrakter Reichtum, also ein Reichtum, der völlig davon absieht, welcher Inhalt hinter diesen Wertgrößen steht. Das ist der eigentliche Zweck der Produktion, wogegen die stoffliche Seite, also die Gebrauchsgüter, die wir alltäglich verwenden, sie können wir als stofflichen Reichtum bezeichnen. Wir haben hier quasi zwei Formen des Reichtums, die nebeneinander stehen und die aufeinander bezogen sind. Bis in die 70er Jahre hinein war die Produktion des stofflichen Reichtums Mittel zum Zweck für die Vermehrung des abstrakten Reichtums. Ich sagte es schon am Anfang, also es werden Waren produziert als Mittel zum Zweck für die Vermehrung von Kapital. Hier hat sich in diesem Verhältnis etwas radikal verändert. Heute ist nämlich die Produktion des stofflichen Reichtums nicht einmal mehr Mittel zum Zweck für die Vermehrung des abstrakten Reichtums, sondern noch bloßes Anhängsel. Also sie ist vollkommen abhängig von der Produktion des abstrakten Reichtums, von der Vermehrung des abstrakten Reichtums, die Vermehrung, die maßgeblich anderswo stattfindet, nämlich nicht in der Realwirtschaft, sondern in der Sphäre des fiktiven Kapitals. Anders gesagt, der stoffliche Reichtum, die Gebrauchsgüter, auch die öffentliche Infrastruktur, die Sozialsysteme, die Gesundheitssysteme sind in der zynischen Sprache der Systemverwaltung nicht mehr systemrelevant und können daher auch ohne große Bedenken geopfert werden, wenn es darum geht, das Finanz- oder Bankensystem zu retten oder zu stabilisieren. Systemrelevant ist das Finanz- und Bankensystem und nicht mehr die stoffliche Produktion. Damit hängt auch zusammen, dass die Verhandlungsmacht der Lohnarbeiterschaft, also all derjenigen, die darauf angewiesen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen, das ist die große Masse der Bevölkerung, die Verhandlungsmacht der Lohnarbeiterschaft ist grundsätzlich geschwächt. Erstens, weil sowieso jeder und jederzeit ersetzt werden kann, im Prinzip durch Technologie oder durch billige Arbeitskraft von anderswo. Und zweitens, weil eben die Verausgabung von Arbeit in der Produktion von Waren gar nicht mehr das Zentrum der kapitalistischen Logik oder Dynamik darstellt. Daher erklärt sich zu einem großen Teil auch die ungeheure Ungleichverteilung des Reichtums, die ja immer weiter auseinanderspreizt. Ganz wichtig ist auch, wenn wir von den gesellschaftlichen Konsequenzen sprechen oder von den gesellschaftlichen Veränderungen, die Krisendynamik hat sich auf die Ebene des fiktiven Kapitals verlagert. Also die Krisen gehen immer von den Finanzmärkten aus. Und es erscheint deshalb auch so, als seien die Finanzmärkte die Ursache der Krise. Also es wird quasi verdeckt, dass die Ursache ganz woanders herrührt, nämlich daher, dass, kurz gesagt, die Produktivität, die der Kapitalismus hervorgebracht hat, für seine eigene beschränkte Logik schon viel zu hoch ist. Ja, das ist ja ein Paradox. Der Kapitalismus bringt eine ungeheure Produktivität hervor. Diese Produktivität ist aber nicht kompatibel mit seinem eigenen Zweck, der darin besteht, möglichst viel Arbeitskraft zu vernutzen. Und deshalb können wir davon sprechen, dass hier ein grundsätzlicher Widerspruch, der in der kapitalistischen Produktionsweise schon immer angelegt war, in dieser Krise sich in einer Weise zuspitzt, dass er letztlich nicht mehr haltbar ist. Nun könnte man sagen, naja, die Zukunft ist ja eine unerschöpfliche Ressource, also kann das ewig so weitergehen mit der Akkumulation von fiktivem Kapital als Anspruch auf die Zukunft. Dem ist aber nicht ganz so. Es gibt logische Grenzen der Akkumulation des fiktiven Kapitals, die man grob benennen kann. Der wichtigste zunächst ist, dass die Akkumulation von fiktivem Kapital zwar auf der einen Seite nicht mehr angewiesen ist auf die Verwertung von Arbeitskraft in der Produktion, aber trotzdem braucht es Referenzpunkte. Also es müssen Illusionen geschürt werden. Es muss so getan werden, als könnte irgendwann mal dieser Wert eingelöst werden in der Zukunft. Also müssen immer Fantasie in den Märkten, heißt es dann. Es ist Fantasie in den Märkten. Also man hat wieder was gefunden, woran sich die Illusion festmachen kann, dass es wirtschaftlich aufwärts geht. In den 90er Jahren war das die New Economy. Das platzte dann im Jahr 2000. Dann gab es in den Nullerjahren die Illusion, dass die Immobilienpreise unendlich steigen können, was ja an sich schon absurd ist. Aktuell aber gibt es eine solche Illusion nicht mehr. Und zwar auch aus dem Grunde, weil die dritte industrielle Revolution immer weiter voranschreitet und es eigentlich immer deutlicher wird, dass die Arbeitskraft für die Produktion von Waren eigentlich zunehmend überflüssig wird. Heutzutage spricht man von, so ein Modebegriff, Industrie 4.0. Ja, die verweist aber auf etwas. Es verweist darauf, dass die Vernetzung der Kommunikations- und Informationstechnologien so weit vorangeschritten ist, dass heute Sektoren der Arbeit rationalisiert werden können oder wegrationalisiert werden können, die vorher nicht zu erfassen waren, ja, die noch irgendwie als abgesichert gelten konnten. Das heißt, die Produktivitätsentwicklung schreitet weiter voran in durchaus sogar beschleunigtem Tempo. Damit wird die Grundlage der Kapitalverwertung immer weiter geschmälert. Und das wird durchaus auch wahrgenommen in der Öffentlichkeit. Das heißt, es wird immer schwerer, solche Referenzpunkte zu erfinden, die darauf hinweisen könnten, dass es vielleicht doch nochmal in Zukunft zu einer Einlösung dieser Ansprüche auf zukünftigen Wert kommt. Diese logischen Grenzen der Akkumulation von fiktivem Kapital machen sich durchaus auch in der realen ökonomischen Entwicklung bemerkbar. Nehmen wir den Crash von 2008. Die staatlichen Ausgaben zur Rettung des Banken- und Finanzsystems nach 2008 waren von einem Ausmaß ohne historisches Vorbild. Das heißt, alle Staaten, die USA, die europäischen Staaten, China, haben ungeheure Massen an Geld aufgewandt, um das Banken- und Finanzsystem noch einmal zu stabilisieren. Das heißt, was haben sie getan? Sie haben im Grunde die angehäuften Ansprüche auf zukünftigen Wert abgesichert. Quasi mit dem Versprechen, wenn das schon nicht eingelöst werden kann an den Märkten, dann tun wir es eben. Wir sichern ab, dass dieser Wert irgendwann in Zukunft mal tatsächlich realisiert werden kann. Das hat aber trotzdem nicht gelangt. Also sind nach 2009 zunehmend die Zentralbanken in die Bresche gesprungen. Die Zentralbanken, ich brauche das nicht extra erwähnen, haben die Zinsen auf Null und Minus, also unter Null heruntergefahren. Das heißt, sie geben praktisch kostenloses Kreditgeld aus, um überhaupt den Banken die Möglichkeit zu geben, mit diesem quasi kostenlosen Geld weitere Finanzanlagen zu tätigen. Die Zentralbanken sind darüber hinaus dazu übergegangen, in großem Stil Staatsanleihen aufzukaufen. Die Federal Reserve, die Zentralbank der USA, hält heute über ein Drittel der Staatsanleihen der Regierung. Und die EZB ist auf einem guten Weg dahin. Das heißt, die Zentralbanken gehen zunehmend dazu über, direkt die Staaten zu finanzieren und direkt fiktives Kapital auf diesem Wege zu schaffen. Was da passiert, ist zunächst mal grundsätzlich gesehen eine Verschiebung der Krisenlogik, eine weitere Verschiebung der Krisenlogik, und zwar auf die Ebene des Geldes. Das heißt, grundsätzlich, hier sind die Grundlagen für eine ungeheure Hyperinflation, für eine Krise des Geldmediums gelegt. Zudem hat das Ganze natürlich ungeheure und horrende gesellschaftliche Folgen. Die Staatsverschuldung explodiert. Die öffentlichen Dienste, die Infrastruktur werden kaputt gespart. Das betrifft in erster Linie natürlich die Länder, die besonders von der Krise betroffen sind. Also Deutschland ist ja zunächst einmal als Krisengewinner aus der Krise hervorgegangen. Aber in Griechenland, Spanien, Portugal sieht es ganz anders aus, auch Italien. Also es werden Sparprogramme aufgelegt, obwohl klar ist, die Schulden können nie zurückgezahlt werden. Die Sparprogramme haben aber im Grunde eine bestimmte Signalwirkung. Die Staaten sagen nämlich den Finanzmärkten nichts anderes als, seht her, wir sind bereit, unserer Bevölkerung große Opfer abzuverlangen, damit ihr uns neues Geld leiht. Also wir sparen, damit wir uns weiter verschulden können. Die übliche Phrase, um diese Entwicklung zu erklären, lautet immer, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt, wir haben auf Kosten der Zukunft gelebt. Diese Phrase stimmt, wenn wir sie beziehen auf die kapitalistische Reichtumsproduktion, also auf eine spezifische Art und Weise, Reichtum zu produzieren. Diese Form der Reichtumsproduktion lebt in der Tat schon lange auf Kosten der Zukunft. Sie ist gar nicht mehr in der Lage, auf ihren eigenen Grundlagen fortzuexistieren, nämlich der Verwertung von Kapital durch Produktion von Waren. Sie muss auf zukünftigen Wert zugreifen und dabei gleichzeitig, weil es immer weitergehen muss, auch die natürlichen Lebensgrundlagen in wachsendem Maße zerstören. Nicht die Gesellschaft lebt also über ihre Verhältnisse oder über ihre Zukunft, sondern die spezifische Produktionsweise, an die die Gesellschaft bisher gekettet ist. Und das Verrückte ist ja, dass die Krise gerade einer ungeheuren Produktivität entspringt, also ihre Ursache darin hat, dass die Potenziale für eine Reichtumsproduktion, für gesellschaftliche Reichtumsproduktion so hoch sind wie nie zuvor. Diese Potenziale könnten unter anderen Umständen sehr wohl, unter anderen gesellschaftlichen Umständen sehr wohl dafür genutzt werden, allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen und auf ökologisch verträgliche Weise zu produzieren. Aber diese Möglichkeit lässt sich nur verwirklichen, wenn die Produktion des stofflichen Reichtums nicht mehr abhängig ist von der Akkumulation von Kapital, also von abstraktem Reichtum, sondern davon entkoppelt wird. Also wenn die Gesellschaft sich so organisiert, dass die Menschen in freier Absprache darüber entscheiden können, was, wie und wo, in welcher Form sie die Dinge herstellen. Also wenn man es zusammenfassen will, auf zwei Sätze, kann man sagen, nicht die Gesellschaft hat über ihre Verhältnisse gelebt, sondern die kapitalistische Produktionsweise. Oder auch, die Welt ist zu reich für den Kapitalismus. Und deshalb kommt es darauf an, sich von ihm zu befreien. Dankeschön. Die Teleakademie war heute an der Universität Konstanz. Es sprach Norbert Tränkle. Zum Thema die große Entwertung. Über die fundamentalen Ursachen der Finanz- und Wirtschaftskrise.